Viertens. Der Held bricht auf und erfährt die Hilfe eines Mentors. Mentor heißt der Freund des Odysseus, der sich um dessen Sohn Telemach kümmerte. Ein Mentor steht seither archetypisch wie psychologisch für das höhere Ich, eine noblere Version unserer selbst. Oft waren Mentorinnen früher Selbstheldinnen, welche nun die Verwandlungserfahrungen ihrer eigenen Abenteuer an den Helden weitergeben. Dementsprechend sind sie selbst gerne mütterlicher oder väterlicher Art, wenn sie nicht buchstäblich ein Elternteil sind oder ein Onkel. Von ihnen bekommt der Held Erfahrung, Ratschläge, Techniken, Informationen, Training oder Ausrüstung. Mentoren vermitteln Wissen, so wie Dumbledore Harry Magie lehrt. Sie motivieren zum Weitermachen, so wie Rocky Balboa den jungen Creed aufbaut. Obi-Wan, Morpheus, Dumbledore, T'Challas Schwester Ruri, Gandalf, Karate Kids Meister, Mr. Miyagi, Rockys Boxlehrer. Sie alle geben dem Helden etwas Entscheidendes mit, denn sie verkörpern all die Werte und die Weisheit, für die es sich zu kämpfen lohnt. Aber auch eine Erinnerung an jemanden kann die Funktion eines Mentors übernehmen, wie in Zack Snyders Superman, oder das Abrufen eines zuvor erlebten, aber schwer zugänglichen Wissens. Achtung, Spoiler. Besonders doppeldeutig ist die Mentorenbeziehung in Fight Club zwischen dem Erzähler und seinem Freund Tyler Durden. Der Held wird zu seinem eigenen Mentor und zugleich zu seinem eigenen Antagonisten. Fußnote: Zeitgenössische Stoffe spielen mit diesen starren Rollen. Der Pixar-Film Soul zum Beispiel erzählt, wie der verstorbene Jazzmusiker und Lehrer Joe und die Seele 22, der er im Jenseits begegnet, einander zu Mentoren auf allen Bedeutungsebenen des Wortes werden. Am Ende seiner Heldenreise übertritt Joe ein letztes Mal die Schwelle, buchstäblich durch eine Tür und metaphorisch von einer Welt zur anderen, um final zu entscheiden, ob er Held oder Mentor wird.